haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der große Knall. Als ich bei Frau Limacher klingelte, tropfte der Regen an die Fenster und ein rauer Wind wehte den Passanten Hüte und Einkaufstüten weg. Es waren die Nachwehen von Wilma, dem Orkan, der über die Stadt hinweggefegt war und mehreren Bäume den Garaus gemacht hatte. Frau Limacher sah nicht so aus, als könnten ihr ein paar Sturmböen etwas anhaben. Sie füllte den Türrahmen sehr gut, als sie mich begrüßte. Sie bot mir einen Tee an, den ich dankend ablehnte. Ungerührt rührte sie in ihrer Tasse. Der Tee stank wie die Parfümabteilung eines Warenhauses. Ich trinke leidenschaftlich gerne Tee. Das hier ist eine Spezialmischung. Die Mönche in Tibet trinken diesen Tee. Er ist gut gegen die Höhenkrankheit. So hoch wohnen Sie doch gar nicht. Oder steigen Sie nachts heimlich aufs Dach? Nein, aber dieser Duft... Herrlich. Finden Sie nicht auch? Es gibt Schlimmeres. Allerdings. Zum Beispiel dieser Beuteltee. Grauenhaft. Davon kriege ich Bauchkrämpfe. Sie trinken doch nicht etwa Tee aus dem Beutel. Nein, nein, in meinem Beutel wächst kein Tee. Da bin ich aber beruhigt. Haben Sie mir sonst noch etwas zu berichten? Vielleicht über Ihren Mann, der Sie mit einer Beuteltee trinkenden Schönheit betrügt. Mein Mann ist tot. Er hat sich nie etwas aus Tee gemacht. Tja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute mit den Tibetern. Moment mal, ich habe Sie kommen lassen, damit Sie mir mein Geld zurückbringen. Das klingt schon besser. Wer hat das Geld gestohlen? Niemand. Ich habe es ausgeliehen. An Herrn Schiller. Und der denkt nicht daran, es Ihnen zurückzuzahlen? Doch. Aber er ist umgezogen und ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann. Das überrascht mich nicht. Wie viel Geld schuldet er Ihnen? 20.000 Franken. Ich benötige das Geld für eine Schönheitsoperation. Finden Sie nicht auch, dass mein Kinn zu spitz ist? Sie hielt es mir entgegen. Ich konnte keine abnormen Deformationen feststellen, verzichtete aber darauf, meiner neuen Klientin den Wunsch nach einer Operation auszureden, da ich sonst ohne Honorarzahlerin dagestanden wäre. Sie gab mir die alte Adresse von Herrn Schiller. Ich bedankte mich und ging zurück in mein Büro. Ich benötigte eine Stunde, um nach mehreren Anrufen den neuen Aufenthaltsort von Herrn Schiller ausfindig zu machen. Ich rief ihn an und verabredete mich mit ihm in einer Bar. Frau Limacher, sagten Sie? Ja, ja, ich erinnere mich an Sie. Das will ich doch schwer hoffen. Sie schulden der Frau eine schöne Stange Geld. Halb so schlimm. Sie kriegt ihr Geld wieder, mit Zinsen, garantiert. Sie benötigt das Geld sofort, ohne Zinsen. Das geht nicht. Ich habe das Geld angelegt an der Börse. Wenn ich jetzt verkaufe, muss ich Verluste realisieren. Weiß Frau Limacher, dass Sie mit dem Geld spekulieren? Ja, was heißt denn schon spekulieren? Ich investiere sehr defensiv, nur in beste Werte. Blue Chips. Da kann nichts schiefgehen. Kopieren Sie mir den Depotauszug. Ich werde meine Klientin fragen, ob sie noch ein paar Wochen warten kann. Tja, das geht nicht mit dem Depotauszug. Ich meine, nicht sofort. Jetzt aber raus mit der Sprache, Herr Schiller. Sie haben das Geld gar nicht angelegt, stimmt's? Doch, aber nicht an der Börse. Ich habe es investiert, privat. Und wie heißt die Dame? Dame? Ach so, nein, nein, nicht, was Sie meinen. Das Geld habe ich in Deutschland angelegt, völlig legal. In Deutschland sind solche Spiele nicht verboten. Was für Spiele, Schiller? Haben Sie schon einmal etwas vom Schneeballsystem gehört? Das darf doch nicht wahr sein! Doch, ein ganz neues Spiel. Ich gehöre zu den ersten Investoren. Das Schneeballprinzip funktioniert immer nur bei den Ersten. Die Letzten... Die Letzten beißen die Hunde. Wow, wow. Und wer garantiert Ihnen, dass Sie nicht auch von Hasso gebissen werden? Abwarten. In 3 Monaten beginnen die Auszahlungen. In 1/2 Jahr habe ich den Einsatz verdoppelt. Ich gebe Ihnen genau 1 Woche, um das Geld von Frau Limacher aufzutreiben. 1 Woche? Aber das ist unmöglich. Das geht nicht. Ich kann das Geld nicht einfach zurückfordern. Und woher soll ich sonst so viel Mündern auftreiben? Ich sagte ihm, dass das nicht mein Problem sei. Er gab mir widerwillig die Anschrift der Gesellschaft, die das Spiel in Deutschland lanciert hatte. In meinem Büro telefonierte ich mit einem Kollegen in Frankfurt und erfuhr, dass das Spiel bereits seit über 2 Jahren lief und bereits deutliche Anzeichen für ein Zusammenkrachen der Kette vorliegen würden. Das klang alles andere als erfreulich. Ich wollte das meiner Klientin persönlich mitteilen. Vor ihrem Haus traf ich auf eine junge Frau. Ich heiße Doderer. Wollte meine Großmutter besuchen, aber sie öffnet nicht. Vielleicht ist sie an einer Überdosis Tibet-Tee erkrankt. Ach, hören Sie mir mit der stinkenden Brühe auf. Sie hat mir zu Weihnachten eine große Dose vorgeschenkt. Das Zeug stinkt sogar durch die Dose. Vielleicht ist ihre Großmutter einkaufen gegangen. Sie geht nicht aus dem Haus. Ich kaufe manchmal für sie ein. Das sieht nicht gut aus. Ist dir etwas zugestoßen? Mist, ausgerechnet heute habe ich den Schlüssel nicht dabei. Wer sind Sie überhaupt? Philip Maloney, Privatdetektiv. Tatsächlich? Dann wissen Sie sicherlich, wie man in fremde Häuser kommt. Ich sagte ihr, dass das nicht zu meinen liebsten Hobbys gehört. Sie bestand aber darauf, dass ich es tat. Ich suchte mir eine ziemlich schmutzige Fensterscheibe aus, die ich mit dem Ellbogen eindrückte. Frau Doderer war leicht enttäuscht. Sie hatte wohl mehr Action erwartet. Auch im Haus gab es nicht viel Action. Meine Klientin lag tot auf dem Fußboden, rund um ihren Kopf die Überreste einer massiven Blumenvase. Frau Doderer schrie nicht, sie hielt sich nur die Hände an den Hals. Ich suchte nach dem Telefon und atmete tief durch, ehe ich die Polizei anrief. Die Polizei untersuchte die Leiche und die zerbrochene Vase gründlich und schonungslos. Frau Doderer weinte um ihre tote Großmutter und ich saß ein wenig herum und wartete. Als ich Frau Doderer wieder etwas gefangen hatte, unterhielt ich mich mit ihr über die Geldgeschäfte ihrer Oma. Meine Großmutter lebte sehr sparsam, aber sie hat immer anderen geholfen, wenn sie konnte. Kennen Sie einen Herrn Schiller? Nein, nie gehört. Er schuldete ihrer Großmutter eine größere Summe. Sie brauchte das Geld für eine Schönheitsoperation. Meine Großmutter wollte sich operieren lassen? Das glaube ich nicht. Sie hatte schon Todesangst, wenn sie im Fernsehen die Schwarzwaldklinik sah. Nie hätte sie sich freiwillig in eine Klinik begeben. Wozu hätte sie das Geld sonst gebraucht? Was meinen Sie? Keine Ahnung. Sie hatte genug Geld. Da drüben im Tresor lagen über 50.000 Franken. Und die sind jetzt weg? Ja, geklaut. Wer außer Ihnen wusste von dem Geld? Keine Ahnung. Sie hat den Menschen vertraut. Das ist ihr wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Ich traue niemandem. Deshalb lebe ich noch. Ihre Großmutter hatte immerhin ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als Sie. Ach, sie wurde geboren, als es noch kein Fernsehen gab, keine Computerspiele und keine Mobiltelefone. Ach, das war doch kein Leben damals. Ich hätte das keinen Tag ausgehalten. Und schon holte sie aus ihrer Tasche ein Handy hervor und tippte eine Nummer ein. Sie erzählte einer Freundin von der toten Großmutter. Ich wandte mich dem netten Herrn von der Mordkommission zu. Üble Sache, Maloney. Sieht nach einem Raubmord aus. Der Täter kam vermutlich durch das Fenster. Die Scheibe wurde herausgedrückt. Das war ein Profi, Maloney. Danke für die Blumen. Die Fensterscheibe geht auf mein Konto. Das verstehe ich nicht. Und wie ist der Einbrecher in das Haus gekommen? Vermutlich ist er durch das Schlüsselloch geschlüpft. So etwas beherrscht man doch schon nach 10 Folgen Aktenzeichen XY ungelöst. Es wurde ein großer Geldbetrag gestohlen. Dass diese alten Leute kein Vertrauen in die Banken haben, das verstehe ich auch nicht. Ist das alles, was Ihnen aufgefallen ist? Ich habe gerade erst mit den Ermittlungen begonnen. Die Fingerabdrücke sind noch nicht ausgewertet worden. Ich dachte mir an den Tresor. Der ist leer. Das habe ich nachgeprüft. Eben. Sieht nach einem Zahlenschloss aus. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Toll. Wir werden das überprüfen. Es muss also jemand gewesen sein, der die Nummer kennt. Interessant, Maloney. Das schränkt den Täterkreis natürlich ein. Ich sagte ihm nicht, dass es auch noch die Möglichkeit gab, dass Frau Limacher persönlich das Geld aus dem Tresor geholt hatte und erst danach niedergeschlagen wurde. Er drehte sich um und fiel beinahe über einen seiner Kollegen, der am Boden irgendwelche Proben entnahm. Vermutlich prüfte er den Teppich nach seiner Waschechtheit. Die Typen in den Labors waren dankbar für solche Aufgaben. Ich ging zu Frau Doderer, die gerade dabei war, eine Schranktüre zu öffnen. Das darf doch nicht wahr sein. Da liegt noch eine Leiche. Kennen Sie den Mann? Nein, ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Der Tote gähnt. Das sieht ja entsetzlich aus. Der Mann hat mindestens 3 faule Zähne. Ich bin Dentalhygienikerin. Ich weiß, wovon ich rede. Stehen Sie auf, junger Mann. Was ist los? Was ist geschehen? Sie liegen im Schrank von Frau Liemacher. Und Frau Liemacher ist unterwegs in die Pathologie. Muss sie operiert werden? Nein, nein, man wühlt nur in ihren Innereien und sucht nach Erklärungen. Meine Großmutter ist tot. Sagen Sie uns endlich, was Sie hier im Schrank verloren haben. Man hat mich betäubt. Weshalb waren Sie überhaupt hier? Ich wollte Frau Liemacher die Haare färben. Ich bin Friseur, der fliegende Biondi, Störcoiffeur. Ich besuche die Leute zu Hause. Wer hat Sie niedergeschlagen, Biondi? Nicht geschlagen, nur betäubt. Ich weiß es nicht. Frau Liemacher öffnete die Tür, als es klingelte. Ich war auf der Toilette. Als ich zurückkam, drückte mir jemand ein Tuch vor das Gesicht. Biondi stand auf und demonstrierte uns, was vorgefallen war. Er drehte sich theatralisch im Kreis und krachte zu Boden. Frau Doderer gab ihm eine Visitenkarte und lud ihn dazu ein, seine Parodontose zu behandeln. Der Polizist hatte ganz andere Wünsche. Er verhaftete den noch immer etwas benommenen Herrn Biondi wegen Mordes an Frau Liemacher. Ich verbrachte den Vormittag damit, im Fernsehen zuzusehen, wie die Bewohner von New York eingeschneit wurden. Die schöne neue Medienwelt hat auch ihre guten Seiten. Solche Live-Reportagen gehörten nicht unbedingt dazu. Meine Klientin war zwar tot und die Polizei hatte mit dem fliegenden Coiffeur einen Verdächtigen verhaftet. Doch das genügte mir nicht. Ich besuchte Herrn Schiller, der Mann, der sein Geld so toll angelegt hatte. Er begrüßte mich mit einer Menge Kies. Ich freute mich über den Anblick. Hier haben Sie das Geld und jetzt verschwinden Sie wieder. Schön langsam. Wo haben Sie das Geld her? Spielt das eine Rolle? Und ob? Ich habe einen Kredit aufgenommen. Fragen Sie jetzt nicht nach der Bank. Es gibt keine Bank, die mir einen Kredit gibt. Ich habe einen Privatkredit aufgenommen. Und wie heißt die Privatbank? Das sage ich Ihnen nur, wenn Sie mir versprechen, diese Person nicht mit Ihren Fragen zu belästigen. Keine Angst, ich werde der Dame nicht zu nahe treten. Also gut. Sie heißt Eleonore Geisbühl. Sie ist verheiratet. Ihr Mann weiß nichts davon. Von dem Geld oder von Ihnen? Sowohl als auch. Glauben Sie bloß nicht, dass ich davon lebe, älteren Damen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie geben mir das Geld freiwillig. Aus Liebe. Und ich? Ich gebe Ihnen dafür meine Seele. Er hielt sich eine Hand auf den Bauch. Doch ich sah nur ein paar Fettwülste und nichts, das wie eine Seele ausgesehen hätte. Ehe mir Herr Schiller mehr über seine verborgenen inneren Werte verraten konnte, machte ich mich aus dem Staub und traf Frau Doderer, die Nichte meiner verstorbenen Klientin. Die Polizei hat den Coiffeur wieder freigelassen. Dafür haben sie mich verhört, über eine Stunde lang. Wollten wissen, ob nicht ich das Geld geklaut habe. So abwegig ist der Gedanke nicht. 50.000 ist eine schöne Stange Geld. Wenn ich Geld wollte von meiner Großmutter, hat sie mir auch welches gegeben. Weshalb lag das Geld im Tresor? Und weshalb wollte sie, dass ich für sie die 20.000 von Schiller zurückfordere? Das passt doch nicht zusammen. Ja, vielleicht doch. Meine Großmutter wartete auf den großen Knall. Tatsächlich? Und wann hätte es knallen sollen? Ach, irgend so eine abstruse Theorie von einem Meteoriten, der auf die Erde kracht. Danach soll die ganze Weltwirtschaft zusammenbrechen und alle Banken pleite machen. Meine Großmutter wollte für das Geld Kupfer kaufen, weil das angeblich die Währung nach dem großen Knall sein wird. Und woher hat sie den Quatsch? Von einer Lebensberaterin, bei der sie einen Kurs in Atemtechnik gemacht hat. Die Frau behauptet, in die Zukunft sehen zu können. Die spinnt, ehrlich, aber meine Großmutter fand das ganz toll und hörte ihr stundenlang zu. Und die Frau gab ihr den Rat, das Geld abzuheben und in den Tresor zu legen. Ja, Das hat mir meine Großmutter gesagt. Ich wusste nicht, dass es so viel ist. Meine Großmutter sagte mir, es sei ein größerer Betrag, den sie später in Kupfer umtauschen wollte. Und wie heißt diese Lebensberaterin? Glauben Sie, dass sie etwas mit dem Mord zu tun hat? Kann ich mir nicht vorstellen. Weshalb hat sie dann ihren Freund in den Schrank gelegt? Was für ein Freund? Na, diesen Biondi. Der lebt mit ihr zusammen. Sie hat ihn meiner Großmutter als Coiffeur empfohlen. Ich hatte das völlig vergessen. Bei der Polizei ist es mir wieder eingefallen. Und das sagen Sie erst jetzt? Ist das wichtig? Jetzt verstehe ich. Sie glauben, dass Frau Meinberg, so heißt die Lebensberaterin, dass Frau Meinberg ihrem Freund Biondi von dem Geld erzählt hat und dieser meine Großmutter erschlagen hat. Weshalb aber hat er sich anschließend in den Schrank gelegt? Vielleicht, weil er hörte, dass Sie klingelten. Das wäre eine Möglichkeit. Na, dann wird es aber höchste Zeit, dass Sie diese Frau Meinberg aus dem Verkehr ziehen. Vielleicht hat sie noch andere alte Menschen auf dem Gewissen. Soll ich mitkommen? Ich kann ein bisschen Judo und autogenes Training. Ich machte ihr klar, dass das für solche Ermittlungen nicht die allerbesten Voraussetzungen waren. Sie gab mir die gemeinsame Adresse von Frau Meyenberg und Biondi. Vor dem Haus traf ich auf einen Mann, der sich als Vogelscheuche verkleidet hatte. Als ich ihn genauer ansah, realisierte ich, dass vor mir die zivile Ausgabe eines allseits gefürchteten Beamten stand. Ich hoffe, dass Sie uns nicht in die Ermittlungen reinfuschen, Maloney. Wir sind sozusagen kurz davor, den Fall zu lösen. Das sehe ich. Wenn Sie noch eine Stunde hier herumstehen, wird der ganze Häuserblock im Kollektiv sämtliche Morde aller Zeiten gestehen. Nur um Sie wieder loszuwerden. Sie sehen auch nicht gerade aus wie einer dieser Schönlinge aus dem Versandhauskatalog, Maloney. Schon eher wie ein abschreckendes Beispiel aus einer medizinischen Fachzeitschrift. Erzählen Sie mir lieber, weshalb Sie diesen Biondi laufen ließen, wenn Sie ihn immer noch verdächtigen. Wir haben keine Beweise, Maloney. Zudem haben wir auf der Vase Fingerabdrücke gefunden, die nicht von der Toten und auch nicht von Biondi stammen. Aber der Mann hat sich in Widersprüche verstrickt. Wir vermuten, dass er etwas gesehen hat. Etwas oder jemanden, Maloney. Und jetzt ist er da oben bei seiner Freundin. Frau Meyenberg hat die Tote ebenfalls gekannt. Biondi wurde übrigens tatsächlich betäubt. Man hat einen Lappen, der mit Äther getränkt war, im Haus der Toten gefunden. Also ganz passt das alles noch nicht zusammen, aber irgendwie kriegen wir das alles schon auf die Reihe. Wir warteten noch eine Weile, bis ich genug hatte. Als wir mit ein wenig Gewalt in die Wohnung eindrangen, trafen wir auf ein verliebtes Pärchen, das gerade dabei war, sich anzukleiden. Möbel gab es in der Wohnung keine. Es standen nur ein paar Koffer und Kisten herum. Als sie adrett gekleidet vor uns standen, ergriff Frau Meyenberg das Wort. Verschwinden Sie. Herr Biondi hat der Polizei alles gesagt, was er wusste. Das hat er mit Bestimmtheit nicht, Frau Meyenberg. Niemand sagt uns alles, was er weiß. Alles zu erfahren wäre sogar für uns unerträglich. Zum Beispiel interessiert mich ganz und gar nicht, was Sie gerade hier getrieben haben. Etwas, das Polizisten nie tun, weil ihnen höchstens einmal ein Schuss aus der Waffe abgeht. Jetzt reicht es aber! Verhafte sie wegen ihres Fingerabdruckes. Spinnt der? Ich glaube, er möchte nur darauf hinweisen, dass sie auf der Vase einen Fingerabdruck hinterlassen haben. Glaubt ihnen kein Wort. Die wollen dich nur hereinlegen. Das ist nicht nötig. Sie legen sich selber hinein, genauso wie sie ihren Herrn Biondi in den Schrank legten. Langsam, langsam. Da komme ich nicht mehr mit. Haben Sie etwa zusammen im Schrank vor den Augen der Leiche? Was hat denn der für eine perverse Fantasie? Ich habe alles gesagt, ich sage nichts mehr. Sie, Frau Meyenberg, haben Frau Limacher geraten, das Geld abzuheben und in ihren Tresor zu legen. Gemeinsam mit Herrn Biondi wollten Sie Frau Limacher betäuben und mit dem Geld abhauen. So war es doch. Donnerwetter, Maloney. Das klingt nicht übel. Es war nie die Rede davon, die alte Frau umzubringen. Nie. Och, halt du doch die Klappe. Das verstehe ich nicht. Gerade eben haben sie sich doch noch geliebt. Ich stehe halt auf sie, da kann ich nichts machen. Wir brauchten das Geld, wir hatten Schulden. Ein paar Typen sind hinter uns her. Na, die machen Hackfleisch aus uns. Du hättest sie nicht erschlagen dürfen. Und weshalb lag Herr Biondi im Schrank? Dieser Trottel hätte die Alte mit Äther betäuben sollen. Aber er musste niesen und hielt ausgerechnet das mit Äther getränkte Tuch vor die Nase und... naja, kippt er um. Es blieb mir anderes übrig, als ihn in den Schrank zu legen und zu hoffen, dass ihn da niemand findet. Sehen Sie mal, Loni, schon wieder hat die Polizei einen äußerst verzwickten Fall gelöst. Er strahlte zufrieden und ich gratulierte ihm zu seinem Scharfsinn, der wunderbar zu seinen abgetragenen Klamotten passte. Das Pärchen wurde abgeführt und ich traf mich mit der Enkelin der Toten zu einem kleinen Umtrunk in einer gestylten Bar. Wir amüsierten uns prächtig und gingen anschließend noch in ihre Wohnung. So geht das.